Den Meldungen zufolge wurde am 25. Februar in Seoul und weiteren Gebieten Südkoreas die 17. gesamtnationale Aktion für den Rücktritt der Präsidentin Park Geun-hye durchgeführt, die von der außerordentlichen Volksaktion für den Rücktritt der Park Geun-hye-Regierung veranstaltet wurde. Daran beteiligten sich insgesamt 1.078.000 Personen in allen Gebieten Südkoreas, darunter Arbeiter, Bauern, Jugendliche, Studenten, Schüler, Lehrer, Künstler, Mitglieder der Organisationen verschiedener Kreise, Bewohner, Leiter der regionalen Selbstverwaltungsorganisationen und Parlamentarier der Oppositionsparteien mit den Kerzen in ihren Händen. Und die südkoreanische Internetzeitung Zazo Shibo berichtete, dass die Kampfgruppe von Jeon Bong-jun, die aus den Mitgliedern des Generalverbandes der Bauernräte Südkoreas besteht, am 23. Februar in den Bezirken Süd-Chungcheong und Nord- und Süd-Jolla die dritte Traktorendemonstration für die Amtsenthebung der Präsidentin Park Geun-hye und die Sicherung des Reichskreises begann.